Kapitel 3, Übung A9. Einkaufsgespräche. Hören Sie den Dialog und lesen Sie ihn mit verteilten Rollen. Kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gern diese Turnschuhe. Welche Größe haben Sie? Größe 39. Einen Moment bitte. Ich hole die Schuhe für Sie. Wir haben die Schuhe in Größe 39 nicht mehr in Weiß, nur noch in Schwarz. In Schwarz? Nein, in Schwarz nehme ich die Schuhe nicht. Warum? Schwarze Schuhe sind doch sehr praktisch. Probieren Sie die Schuhe doch mal an. Nein, ich finde schwarze Sportschuhe hässlich. Vielleicht gefallen Ihnen diese Sportschuhe hier. Die sind in Weiß und die haben wir auch in Größe 39. Kann ich die Schuhe mal anprobieren? Ja, natürlich. Was kosten die Schuhe? 89 Euro. Gut. Sie passen und ich nehme sie. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Ja, natürlich. Auf Wiedersehen und herzlichen Dank.